Ich würde von mir behaupten, dass ich relativ schwer aus der Ruhe zu bringen bin. Aber es gibt immer wieder Dinge, die auch nach über einem Jahr YouTube meinen Blutdruck etwas in die Höhe treiben. Potenzial dazu, mich heute auf die Palme zu bringen, hat das Werk einer Gruppe, die sich selbst auf YouTube wie folgt beschreibt. Die Polit-Pop-Band Die Bandbreite nimmt sich der Themen an, die in unserer Medienlandschaft vertuscht, verheimlicht oder schlichtweg vergessen werden. Wer einmal hinter den Vorhang unserer Welt aus Schall und Rauch blicken möchte, findet hier einen unterhaltsamen Einstieg. Und diese Gruppe hat nun ein Lied gemacht, in dem es um Impfschutz geht. Finden wir am besten gemeinsam heraus, wie unterhaltsam unser Einblick in dieses vermeintlich vertuschte und verheimlichte Thema tatsächlich wird. Auf geht's! Ich hab ja selber zwei ganz wunderbare Kinder. Sie hatten Masern, Röteln, Mumps, was gar nicht schlimm war. Herzlichen Glückwunsch dazu, dass diese Viruserkrankungen bei deinen Kids wohl relativ unkompliziert verlaufen sind. Diese Anekdoten ändern allerdings nichts an der Anzahl an Komplikationen, die tatsächlich auftreten können. Immerhin kommt es bei bis zu 10% aller an Mumps erkrankten Kinder zu einer Hirnhautentzündung. Wenn eine schwangere Frau an Röteln erkrankt, besteht eine recht hohe Chance, dass das Kind ernsthaft zu Schaden kommt. Und auch bei Masern kann es unter anderem zu Lungenentzündungen und anderen Krankheitsverläufen kommen, die zwar selten sind, aber tödlich enden können. Selbst wenn diese Komplikationen nicht häufig auftreten, spricht wohl so gut wie nichts dagegen, das Risiko nochmal wesentlich zu schmälern und eine MMR-Impfung in Anspruch zu nehmen. Doch hört man immer, dass Kinder Krankheiten, als sei es der Teufel, nach dem Leben der Kleinen greifen. Vergesst den Schleifen, denn die Angst soll euch begleiten. Sie wollen euch dazu kriegen, zu Vakzinen zu greifen. Ja, wer kennt sie nicht? Die guten alten Arztbroschüren, die regelmäßig an besorgte Eltern verteilt werden und in denen wirklich nichts als Horrormeldungen über Kinderkrankheiten zu lesen sind. Ganz ehrlich, wenn man zum Beispiel nach Masern googelt, sind die Ergebnisse fast ausschließlich sachliche Informationsseiten. Die Druckkulisse, die hier laut dem Song Richtung Impfung drängen soll, existiert so überhaupt nicht. Auch das Robert-Koch-Institut, das in eurem Lied als Lügenverein dargestellt wird, informiert äußerst nüchtern und ausführlich. Die möglichen Folgen von Kinderkrankheiten sachlich zu nennen, statt sie schön zu reden, ist nicht das gleiche, wie sie zu dramatisieren. Am besten gleich noch im Babyalter. Ja, am besten gleich im Babyalter. Das Prinzip einer Impfung ist ein vorbeugender Schutz vor Krankheiten. Deshalb sollte man sie auch erhalten, bevor man an den entsprechenden Krankheiten erkrankt ist. In einer der ersten Impfungen, die für einen Säugling empfohlen wird, ist zum Beispiel ein Schutz gegen Polio bzw. Kinderlähmung enthalten. Würde man hier bis zum Erwachsenenalter mit der Impfung warten, hätte die Krankheit bei einer Ansteckung bereits erhebliche Schäden angerichtet, die nicht mehr zu beheben wären. Wie wirksam der Impfschutz bei Polio ist, lässt sich an diesem Schaubild ablesen. 1961 trat das Bundesseuchengesetz in Kraft, welches zur Vorbeugung von Polio eine Impfung vorsieht. Seitdem gilt die Krankheit in Deutschland als nahezu ausgerottet. Inhaltsstoff Formaldehyd, ein schwerwiegendes Nervengift, Aluminiumhydroxid, gegen das deine Körperabwehr wehrlos ist. Gefährliche Inhaltsstoffe. Wollt ihr hier etwa einfach mit Schlagworten gegen Impfungen schießen und auf diese Weise besorgte Eltern in eine Richtung bei der Impfentscheidung drängen, also Ängste schüren und genau das machen, was ihr bei der Gegenseite kritisiert? Ihr meint, ihr zeigt einen Blick hinter den Vorhang unserer Welt aus Schall und Rauch. Doch so einen Vorhang lüftet ihr nicht, sondern ihr zieht ihn zu, wenn ihr zum Beispiel nicht erwähnt, dass die Schadstoffbelastung bei Impfungen weit unter toxikologischen Grenzwerten liegt. Die Inhaltsstoffe haben in dieser Dosierung so gut wie keine medizinischen Nachteile und sind vielmehr aus nachvollziehbaren Gründen enthalten. Merke, nicht alles, was gefährlich klingt, ist es auch. Etwas plump zusammengefasst gilt also die alte Bauernweisheit, die Dosis macht das Gift. Aber genug der schlauen Sprüche und hoffen wir mal, dass im weiteren Verlauf des Liedes das Ganze noch etwas differenzierter dargestellt wird. Fragst du den Arzt, weiß er nicht, was steht im Faltblatt, doch zuckt er mit den Achseln, sagt, das geht auf jeden Fall klar. Würden sich Ärzte bei Fragen und Bedenken ihrer Patienten grundsätzlich so ignorant geben, wie du es hier beschreibst, würden sie dann zu den vertrauenswürdigsten Berufsgruppen in Deutschland zählen? Deiner Ansicht nach gibt sich der Arzt da nicht einmal Mühe, den Anschein zu erwecken, wirklich helfen zu wollen. Und jemanden, der einem nur mit Achselzucken begegnet, wenn man ihn um Rat fragt, würde man doch nicht aufsuchen. Tatsächlich aber geht ein Deutscher im Jahr durchschnittlich 10-mal zum Arzt. Damit liegt Deutschland deutlich über dem EU-Schnitt von 7 Arztbesuchen jährlich. Eventuell haben die Deutschen aber auch einfach nur einen Achselzuck-Fetisch. Und weil dann meistens niemand mehr einen Plan hat, erzähl ich von Erfahrungen, bewahr euch vor dem Drama. Ich wünschte, du würdest statt auf Anekdoten auf belastbare Statistiken und wissenschaftliche Methoden zurückgreifen, um Drama zu vermeiden. Es zeugt schon von einem extrem hohen Maß an Arroganz und Ignoranz, harte Fakten und Zahlen beiseite zu schieben und für ungültig zu erklären, nur um dann deine persönlichen Erfahrungen als Quell der ultimativen Wahrheit zu verkaufen. Du sagst ja selbst, dass du das machst, weil niemand mehr einen Plan hat. Du nutzt also die Unwissenheit der Leute aus, um aus deinen vermittelten Ansichten Profit zu schlagen. Ha, klasse. Es ist ein bisschen so, als würde ein Lottogewinner ein paar Kindern sagen, lol, geht bloß nicht zur Schule, das bringt nichts. Die wollen euch nur Angst machen, lasst mich euch an meinen Erfahrungen teilhaben. Ich habe es ja auch so geschafft. Einmal Lotto gewonnen und fertig ist die Kiste. Bitte, bitte impft sie nicht, verabreicht ihnen nicht das Gift. Spielt nicht mit ihrer Zukunft, bitte impft die Kinder nicht, nein. So herzzerreißend das battlehafte Anflehen auch ist, inhaltlich gibt es dafür leider abermals 0 Punkte. Jetzt entsteht schon langsam das Bild, dass es sich bei der Impfung um die kleine Schwester der Todesspritze handelt. Sagt mal, liebe Bandbreite, seid ihr sicher, dass ihr unvoreingenommen an dieses Thema herangegangen seid? Nein! Und meint ihr, es gibt irgendwelche Argumente, die euch davon überzeugen könnten, euren Standpunkt zu überdenken? Nein! Okay, aber lohnt es sich für mich dann überhaupt, das Lied noch weiter anzuhören? Nein! Ich mach's trotzdem. Denn dieser Ablasshandel ist gefährlich. Das RKI und deine Ärzte sind nicht ehrlich. Autismus und Epilepsie, die folgen schwerlich. Für die Pharmaindustrie sind eure Kinder so entbehrlich. Okay, ich habe die Message. Die anderen lügen und nur ihr sagt die Wahrheit. Allerdings hätte ich dazu gerne irgendwelche Belege. In der Videobeschreibung findet man dazu leider nichts. Und wenn man das Internet durchforstet, muss die eigene Wahrnehmung schon ganz schön selektiv sein, um zu solchen Ergebnissen zu kommen. Für einen Zusammenhang zwischen Epilepsie, Autismus und Impfungen konnte ich keine seriöse Studie finden. Eher ist das Gegenteil der Fall. Oft beziehen sich Impfgegner auf die Arbeiten von Andrew Wakefield aus dem Jahr 1998. Seine Thesen beruhen auf der Untersuchung von gerade mal 12 Kindern und gelten seit geraumer Zeit als widerlegt. Trotz dieser Sachlage behauptet er, Impfen sei ausschließlich von Profitgier geprägt und würde Kindern schaden. Bei diesen Vorwürfen solltet ihr allerdings einen Blick in den Spiegel werfen. Ihr emotionalisiert das Thema mit der Abbildung von kleinen Kindern und der Schilderung von Einzelschicksalen, ignoriert Fakten und versucht mit der rücksichtslosen Verbreitung von Fehlinformationen in Musikform Profit zu machen. Nein! Doch. Sogar auf dem Beipackzettel steht, dass es gefährlich ist. LOL. Zum Anfang des Liedes klang es noch so, als wolle die Pharmaindustrie verheimlichen, dass sie Kindern Gift injiziert, und jetzt steht es angeblich selbst auf den von ihnen erstellten Beipackzetteln. Im ersten Vers hieß es noch, sie wollen Kinderkrankheiten als das schlimmste Unglück aller Zeiten darstellen und Leute in Richtung Impfung drängen. Und jetzt schreiben sie in die Beipackzettel, dass es gefährlich ist. So richtig konsequent scheint die Pharmaindustrie ihren von euch unterstellten Plan ja nicht durchzusetzen. Ich meine, für das Verheimlichen von Informationen ist es schließlich eher nicht hilfreich, sie für jeden zugänglich zu verbreiten. Wenn ich will, dass mir jemand in die Falle läuft, stelle ich kein Warnschild mit der Aufschrift Vorsicht Falle auf. Und dieser Witz, der offenbart sich später in Statistiken, denn was steht nach einem Masernausbruch später in den Listen drin? Die geimpften Kinder sind genauso oft betroffen von der Krankheit wie die Kinder, die frei sind von den Impfstoffen. Ist es egal, ob man sein Kind impft, weil am Ende eher ein Gleichstand zwischen Geimpften und Ungeimpften besteht? Das nehmen wir doch mal unter die Lupe. Die Anzahl der Kinder mit zweifacher Masernimpfung lag 2015 bei 93%, also einer deutlichen Mehrheit der Bevölkerung. Diese machen allerdings nur 19 von 383 Masernpatienten aus. Ist das ein Gleichstand? Nein! Wenn sie dem Virus ausgesetzt sind, bekommen 1-8% der geimpften Menschen Masern. Bei Ungeimpften sind es mindestens 90%. Ist das ein Gleichstand? In Deutschland leben knapp 83 Millionen Menschen. Wenn 7% davon sich nicht ausreichend impfen lassen und bei etwa 5% trotz Impfung keine Immunität entsteht, müsste es dann nicht fast 10 Millionen Masernerkrankungen geben und nicht nur knapp 400 jährlich? Wie Krankheiten ausbrechen und sich verbreiten, ist ein relativ komplexer Vorgang, den ich hier nicht erklären kann. Was allerdings besonders bei Impfgegnern ein häufig unterschlagener Aspekt ist, ist die sogenannte Herdenimmunität. Sind in der Bevölkerung viele Menschen geimpft und immun gegen eine Krankheit, hat diese auch weniger Möglichkeiten, sich bei einem Ausbruch bei einer Einzelperson zu verbreiten. Anders sähe es aus, wenn niemand geimpft wäre. Die Krankheit würde schnell neue Opfer finden und sich mit hoher Übertragungsgeschwindigkeit verbreiten. Dass ungeimpfte Kinder nicht weitaus häufiger erkranken, liegt also zu einem großen Teil daran, dass sie fast ausschließlich von geimpften Kindern umgeben sind, von denen keine Ansteckungsgefahr ausgeht. Was muss ich noch tun, damit ihr es endlich glaubt? Zeig mir bitte die Studien und Statistiken, die dich zu deiner Einstellung zum Thema Impfen gebracht haben. Ich weiß, das, was ich erzähle hier, das schockt. Doch für Krankheiten, die kommen wollen, gibt es keinen Stoppknopf. Das Einzige, das wirklich schockt, ist, dass es scheinbar eine Gruppe von Menschen für eine gute Idee gehalten hat, dieses Lied zu produzieren. Und im Übrigen wollen Krankheiten nicht kommen, die haben nämlich keinen Willen. Aber von der ungünstigen Wortwahl abgesehen, habe ich bis hierhin schon öfter Beispiele genannt, in denen deutlich wird, dass eine Impfung durchaus so etwas wie ein Stoppknopf für eine Krankheit sein kann. Ob der liebe Gott doch da sich was bei gedacht hat, die Krankheit als Symbol, das hilft und ich damit zur Acht mahn. FML, jetzt werden auch noch ein paar religiöse Botschaften reingestreut. Dein Kind hat eine Hirnhautentzündung? Tja, da wollte dich der liebe Gott wohl zur Acht mahnen. Krankheiten wollen etwas, der liebe Gott denkt sich etwas und so weiter. Ich habe schon das Gefühl, dass bei deiner Beurteilung der Impffrage Esoterik einen höheren Stellenwert einnimmt als wissenschaftliche Studien. Ich meine, was kommt als nächstes? Fängst du an, über Sternzeichen und Homöopathie zu reden? Gerade den Kleinen helfen Kinderkrankheiten, sich dank durchgemachter Krankheit physisch geistig zu entfalten. Ach ja, wie besteht denn da der Wirkungszusammenhang? Kannst du irgendeine von deinen Aussagen irgendwie ansatzweise belegen oder erläutern? Mir ist schon klar, dass es in einem Musikstück nicht immer möglich ist, jede Zeile differenziert und sachlich auszuformulieren. Aber man kann doch nicht permanent Aussage an Aussage reihen, sie als Fakt verkaufen und denken, dass man damit einen aufklärerischen Zweck erfüllt. Wir sind uns einig, vielen fehlt die Weitsicht zu erkennen, dass die Welt genial Design statt uns gemeint ist. Und darum meine ich, seid der Natur nicht feindlich gegenüber eingestellt, sondern seid offen für einen Einblick. Die Ironie in dieser Zeile schlägt mir mit solcher Wucht ins Gesicht, dass ich dazu geneigt bin, eine Anzeige wegen Körperverletzung zu stellen. Du redest von Weitsicht und davon, dass Leute offen für einen Einblick sein sollen, während du selbst das Problem aus einem engen Blickwinkel betrachtest, der allem Anschein nach alle Fakten außer Acht lässt, die nicht in dein Bild passen. Bestätigungsfehler on a zillion. Und ab hier haben wir wohl endgültig die Message verstanden. Ärzte sind doof, die Pharmaindustrie lügt, Impfungen sind Mumpitz und so weiter und so fort. Nur noch das Outro und wir haben es geschafft. Ich meine, was kommt als nächstes? Fängst du an, über Sternzeichen und Homöopathie zu reden? Auch wenn ich den Windows-Sound in den letzten Videos vielleicht etwas inflationär benutze, ist er hier mehr als angebracht. In einem Video, das Impfungen trotz endlos vieler Studien und medizinischer Grundlagen als Aberglaube abtut, wird zum Schluss nochmal Homöopathie als Wunderalternative gepriesen. Wow, wie krass können Doppelstandards in Bezug auf Aberglaube bitte ausgeprägt sein? Dieser Abspann setzt dem Gesamtprojekt echt die Krone auf. Das Thema Impfung ist wohl eines dieser Themen, bei denen man einen bestimmten Prozentsatz an Menschen mit Rationalität nicht mehr erreicht. Dann geben sich der Dunning-Kruger-Effekt und der Bestätigungsfehler die Hand und GGEs. Vor diesem Hintergrund kann man zumindest darüber diskutieren, ob eine Impfpflicht sinnvoll wäre. Impfpflicht? Lilo meinte natürlich Impfpflicht. An der Pharmaindustrie und dem Gesundheitssystem kann man auf jeden Fall berechtigte Kritik anbringen. Dass mit Gesundheit ein Geschäft gemacht wird und das Wohl des Patienten hinter Profit ansteht, könnte man sicher an verschiedenen Beispielen herausarbeiten und darüber informieren. Aber dieses Werk von der Bandbreite sorgt nicht für mehr Aufklärung, sondern für die Verbreitung von gefährlichen Fehlinformationen. Populistisch ausgedrückt könnte man ihren Song als Fake News in Liederform bezeichnen. Also Freunde, denkt dran, nicht alles, was sich reimt, ist wahr. Und bleibt logisch.